Das hier ist Kendo Cash, lasst mir den Vorrang. Das ist meine Einmannshow, öffnet den Vorhang. Hör, wie ich perfekt rhyme, Mortal Kombat Rap Style. Ich bin eine Mischung zwischen Pornostar und Dreckschwein. Du bist nur ein Witz und gehst noch in den Knabenchor. Deine Mama macht jung und alt, glücklich so wie Haribo. Ich bin der, der sich immer neue Weiber ranschafft. Du treibst Endsucht und fixst die Verwandtschaft. Du bringst dich zum Laufen wie ein Invalide und siehst genauso aus, wenn ich auf dich schieße. Ran an die Front und ich geb die Deckung frei. Deine Dinger muss man erstmal suchen wie ein Osterei. Das hier ist Bounce Shit, scheiß auf deinen Auftritt. Ich mach deine alte Klau und spritz sie in den Ausschnitt. Rap Shit Massaker, ich mach jetzt die Szene klar. Du bist nur ein Spaß und deine Gang ist ein Affenclan. Das hier ist Gold 3 Pfund, ich mach die Kasse klar. Ich bin wie ein Duden, das hier wird ein Klassiker. Ich bin voll drauf und schieße Lines aus meinem Wortschatz. Lost in Paradise, ich bin der Beste, du Bastard.